Herzlich willkommen zu einem neuen Torfhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot Sinners von Ryan Coogler. Ja, und damit melde ich mich diesmal ein bisschen zeitiger zurück. Nicht mehr ganz so lange Pausen, immerhin kriegen wir das jetzt mal hin. Und zwar mit einem Film, den ich ja ein bisschen vergessen habe zu besprechen, sage ich ehrlich. Ich habe ihn auch einfach jetzt erst geguckt und dabei ist der Film, ich weiß nicht, locker schon 8 oder 9 Wochen, vielleicht sogar schon länger, draußen in den Kinos. In Deutschland findet ihr diesen Film nicht unter dem Titel, den ich gerade genannt habe, Sinners, sondern aus irgendeinem weirden Grund heißt der Film bei uns Blood and Sinners. Da könnte man einfach mal eine eigene Sonderfolge machen und einfach nur darüber reden, warum Filme in anderen Märkten, für mich natürlich kann ich das nur aus der deutschen Sicht beurteilen, ja, warum Filme andere Titel in anderen Ländern bekommen. Manchmal gibt es ja Gründe dafür, weil man vielleicht irgendwie den, wenn man davon ausgeht vielleicht, hey, du, der Originaltitel, der wird vielleicht nicht unbedingt verstanden in jedem Land, weil es ein vielleicht ein bestimmter Slangbegriff ist oder ein bestimmter Begriff für etwas, was einfach in einer anderen Sprache nicht gängig ist, nicht bekannt, keine Ahnung. Wenn man jetzt irgendwie einen Film Smartphone nennt, dann ist das ja ein Begriff, den kennen wir auch wenn es ein englischer Begriff ist, blöd gesagt. Oder bestimmte Begriffe haben sich bei uns auch etabliert, keine Ahnung, Beef zum Beispiel. Wenn man Beef hat, dann ist einem auch klar, hier in Deutschland, was damit gemeint ist. Es gibt ja auch eine Serie, die Beef heißt und nicht umbenannt wurde im Deutschen, soweit ich weiß. Aber manchmal gibt es so weirde Titeländerungen, wo man wirklich gar nicht mehr durchblickt. Also mein Paradebeispiel dafür ist immer ein Marvel-Film. Und zwar der zweite Film aus der Thor-Reihe. Der hieß im Original, wenn ich mich richtig erinnere, Thor The Dark World. Und in Deutschland mindestens, vielleicht auch generell in Europa, hieß er Thor The Dark Kingdom. Und da weiß ich dann auch nicht wirklich, was soll das? Also ist jetzt Kingdom ein besseres Wort für Europäer, weil wir, keine Ahnung, näher an den Briten sind, dass wir wissen, was ein Kingdom ist? Oder also, versteht man gar nicht. Vor allem hier macht man den Titel dadurch ja auch wieder nur komplizierter. Sinners war der Originaltitel, jetzt heißt er Blood and Sinners. Was auch immer das irgendwem helfen soll. Klar, Blood verstehen viele und vielleicht ist einem dann klarer, das ist hier wahrscheinlich ein brutaler Film, wenn Blood schon im Titel ist. Naja, also als wenn Sinners jetzt ein super harmloses Wort wäre, Sünder. Also da kann man sich halt zumindest auch vorstellen, dass es wahrscheinlich grundsätzlich ein düsterer Film ist. So viel dazu musste ich einfach mal jetzt gesagt haben, weil ich mich echt frage, ob es da irgendwelche Leute in irgendwelchen Marketingabteilungen gibt, die ihre ganze Existenz damit rechtfertigen, ab und zu mal sowas einzuwerfen und zu sagen, hey, lass doch den Film einfach random anders nennen, ohne jeden Grund. Also, naja, whatever. Also ich hätte es echt noch verstanden, wenn man es auf Deutsch übersetzt und sagt irgendwie Sünder oder sonst was. Hätte ich eher verstanden, als diese weirde, einfach nur den Titel länger machen, aber in der gleichen Sprache. I don't get it. Das dazu. So, jetzt kommen wir mal eigentlich zu dem Film. Das wird hier vielleicht auch gar nicht so eine super lange Folge. Mal gucken. Ich kann es gerade noch nicht einschätzen, denn ich habe wirklich dieses Mal gar keine Notizen. Das Einzige, was ich habe, ist die IMDb-Seite. Von dem Film habe ich offen, für den Fall, dass ich irgendeinen ganz wichtigen Namen gerade vergesse und den nicht nenne. Und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich dann mir zumindest diese Seite aufgemacht und gucke da drauf. Das war's. Aber ja, wie gesagt, Sinners kam schon vor einiger Zeit raus und war ein ziemlicher Erfolg tatsächlich. Und das ist insofern bemerkenswert, denn Sinners, ich nenne ihn jetzt auch weiterhin so und nicht bei diesem deutschen weirden Titel, Sinners ist ein komplett originärer Film. Also es gibt keine Buchvorlage, es gibt kein Comic, worauf das basiert, kein Remake oder sonst was ist das, sondern es ist einfach eine komplett neue Geschichte, ohne Ballast, ohne, ja, das haben sie schon mal in den 50ern gemacht oder was auch immer, sondern es ist einfach eine neue Story von Regisseur Ryan Coogler. Wenn man den Namen nicht kennt, der hat sich aber mittlerweile einen Namen gemacht, der Werte her, vor allem mit den Creed-Filmen, das ist ja so eine Art Spin-Off von Rocky, also ihr seht schon, da ist er also auf jeden Fall in der IP von was anderem mit drin, also keine komplett originäre Geschichte, auch wenn die Figur, um die es dort ging, im Grunde neu erfunden wurde für die Creed-Reihe, den Sohn von Adonis, Apollo Creed, ich glaube Adonis hieß dann der Sohn, gespielt von Michael B. Jordan in Creed. Und er hat auch Black Panther gemacht, den kennen, glaube ich, auch viele. Und auch das wieder ist ja nur Teil von einem größeren Universum, einer riesigen Comicbuchreihe, den Marvel-Film mit dem MCU. Und auch hier hat er Michael B. Jordan drin gehabt, damals als Antagonist. Er war der Gegenspieler des Hauptdarstellers, Chadwick Boseman als T'Challa, der ja verstorben ist, leider tragischerweise, der Schauspieler. Und Michael B. Jordan war eben der Gegenspieler im ersten Teil. Genau, und hat da für mich damals, ich habe Black Panther dann natürlich auch gesehen, weil der Hype extrem groß war und viele gesagt haben, hey, den muss man sehen, obwohl ich da schon so ein bisschen das MCU-Light war, ehrlich gesagt, da nicht mehr so viel Bock drauf hatte, aber habe mir den angeguckt und konnte auf jeden Fall aus einer kulturellen Sicht nachvollziehen, warum dieser Film für ganz viele Menschen ganz viel bedeutet, weil eben das erste Mal wirklich ein guter Superheldenfilm oder ein guter durchschnittlicher Film, sage ich jetzt mal, also für viele war ja ganz großartig der Film, mit einem schwarzen Hauptdarsteller, eben nicht, wir denken nicht zurück an Catwoman mit Halle Berry, eben, sondern ein guter Film mit einem schwarzen, primär schwarzen Cast, also primär schwarze Darsteller und auch ein Film, der ganz klar kulturell gesagt hat, wir erzählen hier Geschichten und das Ganze aus einer Perspektive von der schwarzen Bevölkerung. Und auch wenn das natürlich alles ein Comicbuchfilm ist und ja in einem fiktiven Staat gespielt hat, Wakanda, hat man das dem Film ganz klar angemerkt, dass Ryan Coogler hier, dass ihm das wichtig ist und dass er da halt auch einen Bezug zu hat. Ich meine, ist logisch, er selber ist auch schwarz, deswegen macht es natürlich in Anführungszeichen Sinn, aber nicht automatisch. Also ich meine, man kann ja aus völlig unterschiedlichen Umständen herauskommen und hat nicht unbedingt zu allen Themen Bezug. Zu Rassismus natürlich sicher. Ich glaube, da hat wahrscheinlich jeder Mensch, der nicht weiß, ist irgendein Bezug zu dem Thema. Aber in Black Panther hat er auch andere Themen verhandelt und hat auch zum Beispiel sich jetzt mit, keine Ahnung, hat das jetzt nicht aus einer völlig distanzierten Sicht erzählt, sondern eben hat ja ein Street-Level gefunden, hat gesagt, okay, ich erzähle das aus der Sicht von Personen aus einfachen Verhältnissen, sage ich jetzt mal teilweise, in Form von eben Michael B. Jordans Figur damals. Killmonger war der Comic-Name. Ich glaube, er hatte noch einen anderen Namen, einen normaleren. Aber ja, durch ihn, durch diese Figur des Antagonisten hat er das Ganze ja auch geerdet, wie man so schön sagt. Und das war der größte und stärkste Teil für mich bei Black Panther. Ich fand ihn an sich von der Story her, also von dem letztlichen Ablauf der Geschichte, also gut gegen böse kämpft wieder, klassisches Gefecht, also da war meiner Meinung nach nicht viel Besonderes drin, deswegen fand ich Black Panther, glaube ich, nicht so gut wie viele andere, aber ich konnte ihm nicht absprechen, dass er kulturell was bedeutet hat, auf jeden Fall, und natürlich hier und da in seiner Präsentation dieser klassischen Superhelden-Themen originelle Dinge gefunden hat. Also einfach ganz klar, dass eben mit einem Spin erzählt hat, der ganz klar aus Sicht einer schwarzen Bevölkerung ist. Und das ist die größte Stärke von Black Panther überhaupt. Und bei Creed kann ich nicht beurteilen. Ich habe Creed nicht geguckt, die ganzen drei Teile. Deswegen weiß ich es da einfach nicht. Ich nehme schon auch an, dass es da eine Rolle spielt, weil es ja eine bewusste Entscheidung ist, zu sagen, ich mache einen Spin-off zu Rocky, zu einer Reihe, die ja auch irgendwo über einen Protagonisten mit Migrationshintergrund geht, aber eben nicht über einen schwarzen Menschen. Und das dann zu sagen, nee, okay, ich nehme mir diese Reihe, aber ich finde einen Twist, um das aus einer anderen Sicht zu erzählen. Und die Creed-Filme werden ja auch total geliebt und gefeiert von Leuten, also nehme ich an, dass die auch nicht schlecht sind. Mein Genre sind sie aber nicht so. Ich bin nicht so der Film für so Boxerfilme und für so klassische, sage ich mal, Underdog, kämpft sich nach oben Filme, wenn da kein besonderer Spin mit reinkommt, sage ich mal. Das reizt mich dann oft nicht so und Creed hat auf mich sehr klassisch gewirkt in dieser Erzählung. Also das mal vorneweg zu meinem Exposure zu Ryan Coogler. Also das ist das, was ich von ihm kenne und teilweise eben gesehen habe. Und jetzt kam hier Sinners. Und Sinners, wie gesagt, basiert komplett auf einer neuen Idee von ihm. Er hat das Drehbuch auch geschrieben. Also er hat sich diese ganze Geschichte auch ausgedacht. Und ja, worum geht's denn hier eigentlich? Also primär spielt diese Geschichte 1932 in den USA. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Ort heißt, wo es spielt. Irgendwo entlang des Mississippi. Also es wird von Anfang an sehr klar gemacht, vom Vibe her auch. Oh ja, das ist so das Setting, wo klassischerweise alle Filme spielen, die sich mit Sklaverei beschäftigen. Also Django Unchained und solche Sachen. Spielt ja auch irgendwo entlang des Mississippi. Genau, und das ist hier auch so. Also wir haben sofort auch diese ikonografischen Bilder, Baumwollfelder etc. Also es ist sofort klar, und von 1932 klar, ist Sklaverei dort offiziell schon lange abgeschafft zu dem Zeitpunkt. Aber ja, also kann man ja auch bis heute sehen, dass Rassismus nicht abgeschafft ist und dementsprechend natürlich, ich glaube 1886 oder so hat man offiziell Sklaverei abgeschafft, aber dementsprechend, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt keine 40 Jahre her, oder doch knapp 40 Jahre, also eben gerade so eine Generation ist vielleicht jetzt erwachsen geworden in Freiheit, was die schwarze Bevölkerung angeht und das spürt man in dem Film auf jeden Fall immer noch, das ist ein präsentes Thema und natürlich war es ja auch in den Staaten nicht so, dass in allen Regionen das gleichermaßen geachtet wurde, nur weil es verabschiedet wurde, dass die Sklaverei abgeschafft ist. war der Rassismus extrem stark in vielen Regionen des Landes und ist er ja auch bis heute noch an manchen Stellen sehr. Und das ist schon mal unser Grundsetting. In dieser Zeit spielt das 1932, also Ersten Weltkrieg haben wir hinter uns und ja, es spielt auch eine Rolle, deswegen erwähne ich das, dass das auch schon alles da irgendwie mit reinspielt, so vom Vibe her. Und deswegen fand ich das Setting schon mal gut gewählt, weil wir haben natürlich Geschichten in dieser Zeit, auf jeden Fall, ich habe ja gerade Django Unchained als Beispiel schon genannt oder 12 Years a Slave, also diese Filme, die aktiv zur Sklavereizeit spielen. Da gibt es ja auch viele klassische Dramen, die Farbe Lila und sowas. Und ich wusste leider vorneweg schon, dass dieser Film einen gewissen Twist hat. Wenn ihr den nicht wissen wollt, empfehle ich euch an dieser Stelle auch, guckt nicht mal die Trailer, denn leider geben es Teile, manche der Trailer auch vorneweg. Ich glaube, der erste ursprüngliche Trailer des Films hat es nicht verraten, aber Trailer Nummer 2 hat es dann verraten. Deswegen habe ich Trailer Nummer 2 schon nicht mehr geguckt und trotzdem habe ich es über Ecken dann mitbekommen, weil der Film, wie gesagt, schon jetzt einige Wochen alt ist und dann hat, glaube ich, irgendwo ein YouTube-Thumbnail blöderweise gereicht, um mir zu spoilern, was hier wahrscheinlich so ein bisschen der Twist in der Story ist. Aber worum geht's denn ganz grundsätzlich? Ich springe schon wieder von 1000 Sachen hin und her. Vielleicht wird die Folge doch nicht so kurz. Generell geht es um die Smokestack Twins. Also das sind Zwillinge, zwei Figuren, Smoke und Stack. Und die werden beide vom selben Darsteller gespielt. Michael B. Jordan spielt hier eine Doppelrolle. An der Stelle kann man schon mal ganz klar sagen, es ist technisch extrem beeindruckend natürlich gemacht. Wer sich an Social Network von David Fincher erinnert, wo ja auch der mittlerweile in Verruf geratene Armie Hammer hat ja auch Zwillinge dort gespielt, die Winklevoss-Zwillinge. Und das war ja auch nur ein Darsteller. Dann haben sie das ja auch alles mit Digital Tricks hinbekommen, dass der einfach, ja, zwei Leute gleichzeitig spielt. Und man merkt, dass diese Technologie sich auch weiterentwickelt hat. Denn hier ist es noch nahtloser an vielen, vielen Stellen. Würde man, wenn man es nicht wüsste, merkt man nicht, dass das hier nicht tatsächlich zwei Darsteller sind, also dass das nicht wirklich Zwillinge sind. Nur weil man halt den Darsteller kennt und weiß, hey, Michael B. Jordan hat keinen Zwilling, okay, dann muss er wohl beide Rollen spielen und irgendwie müssen sie es hier mit Tricktechnik hinbekommen haben, weil es fällt wirklich nicht auf. Es ist wirklich sehr, sehr smooth gemacht. Ob das jetzt wichtig ist, dass es Zwillinge sind, ist so einer meiner Punkte, über die ich dann hinterher nachgedacht habe. Ist es eigentlich wichtig, dass es Zwillinge sind oder hätten es auch einfach zwei Brüder sein können? Ist so ein interessanter Teil der Story, über den man vielleicht nachdenken kann. Ich für mich selber konnte es bis zum Ende nicht sicher sagen, ob das jetzt einfach nur natürlich ein bisschen so ein Eyecatcher ist. Ach, guck mal, Michael B. Jordan spielt eine Doppelrolle. Das macht sich schon irgendwie vielleicht gut in den Trailern und ist schon irgendwie gleich interessant. Wieso spielt denn der Typ zwei Rollen? Hä, was soll das denn? Ist da, also, es ist ja immer meistens in Filmen bedeutsam, wenn Zwillinge vorkommen, vor allem in der prägnanten Rolle. Also Zwillinge sind ja etwas, was es nicht so oft gibt. Also wenn man das extra macht, wieso ist das so? Also es ist natürlich etwas, worüber man nachdenken kann. Ich sag's ehrlich, bis zum Ende des Films, ich war mir nicht sicher, warum es so sein muss. Also ob das so relevant für den Film ist. Aber egal, er spielt Zwillinge, Smoke und Stack. Und die beiden kommen zurück in ihren Heimatort. Wie gesagt, ich habe den Namen leider vergessen. Irgendwo am Mississippi entlang. Das kommt davon, wenn man sich keine Notizen macht. Und er war scheinbar lange nicht da. 7 oder 8 Jahre, glaube ich, sagen sie am Anfang mal. Und was dieser Film am Anfang über seine knapp über 2 Stunden Laufzeit macht, er nimmt sich wirklich Zeit. Also das kann man auch mal vorneweg sagen. Das ist ein Film, der definitiv irgendwann richtig Gas gibt und auch wirklich unterhaltsam wird. Aber er ist ein Slow Burn, wie man das so umgangssprachlich formuliert. Also ein Film, der sich langsam entwickelt, der sich Zeit am Anfang nimmt. Er etabliert alle Figuren, die für diesen Film relevant sind am Anfang. Und ich glaube, so die erste Stunde des Films ist jetzt nicht voller Action, sondern wir sehen einfach die Zwillinge, Smoke und Stack, die in ihren Heimatort zurückkommen. Und was sie dort organisieren wollen, ist, sie wollen einen Club aufmachen. Einen Club, der sich natürlich dann auch primär an die schwarze Bevölkerung richtet. Und dafür ziehen sie durch die Gegend. Wir merken, sie haben es auf jeden Fall geschafft. Dieser Ort, aus dem sie da kommen, der ist jetzt nicht besonders reich oder so. Also die Leute, die sie dort treffen, sind eher einfache Bevölkerung. Aber wir sehen sofort am Outfit von Smoke und Stack, die beiden haben es geschafft. Die sind sehr fein angezogen. Und eben 1932 als schwarze Menschen ist es halt überhaupt nicht selbstverständlich oder offensichtlich oder logisch. Aber scheinbar haben sie irgendwie mit Casinos oder so, das wird mal etabliert, haben sie dickes Geld gemacht und kommen eben jetzt zurück und wollen einen Club in ihrem Heimatort aufmachen. Und an dem Tag, im Grunde an dem sie zurückkommen, wollen sie auch direkt den Club eröffnen. Also der Film beginnt damit, dass sie diesen Club kaufen, was im Grunde eine alte Scheune ist. Das ist einfach, das kaufen sie von so einem weißen Großgrundbesitzer ab, wo auch sofort klar wird, auch hier die rassistischen Tendenzen sind auf jeden Fall noch sehr lebendig. Dieser Großgrundbesitzer Also der macht, glaube ich, auch selber keinen Hehl daraus, dass er früher im Ku Klux Klan war und sowas. Also das ist alles sehr, sehr offensichtlich, dass die rassistischen Anspannungen hier sind auf jeden Fall noch sehr lebendig. Ich meine, es macht auch irgendwo Sinn. Also man wählt sich auch nicht einen Film, dadurch, dass es eine originäre Story ist, könnte dieser Film ja spielen, wann auch immer. Und dass er in einer Zeit spielt, wo die Sklaverei, wie gesagt, so gerade mal 40 Jahre abgeschafft ist in den USA, das ist schon alles, glaube ich, sehr bewusst gewählt. Und macht auch ganz viel natürlich mit dem, wie wir diesen Film wahrnehmen und wie wir uns fühlen. Weil wir fühlen uns nicht sicher in diesem Film und sind uns nie im Klaren darüber, was könnte als nächstes passieren. Einfach schon durch das Setting einfach. Weil wir, glaube ich, alle genug durch andere Filme und einfach durch die Historie, die wir kennen, geprimed sind und wissen, zu dem Zeitpunkt, auch nur weil die Sklaverei abgeschafft wurde, heißt das gar nichts. Also hier könnte jederzeit alles schiefgehen für unsere Protagonisten, einfach nur aufgrund ihrer Hautfarbe. Und ja, wie der Film dann damit umgeht, wird interessant. Wie gesagt, noch habe ich nichts gespoilert. Wenn ihr an dem Film, seid ihr wahrscheinlich jetzt noch nicht so wirklich interessiert, weil ihr noch nicht wirklich wisst, worum es geht. Und das Problem ist, dass man nicht wirklich erzählen kann, worum es geht, ohne ihn zu spoilern. Also ich kann einfach, so viel kann man auch sagen. Diese Zwillinge eröffnen diesen Club, wollen sie auch machen. Deswegen gehen sie am Anfang in ihr Dorf, treffen da ganz viele verschiedene andere Charaktere, die alle dann auch mit ihnen in den Club kommen. Also sie gehen zu einem asiatischen, glaube ich, Gemischtwarenhändler und zu seiner Frau. Und die beiden sollen zum Beispiel, Grundnahrungsmittel da hinliefern zu dem Club dann. Die Frau soll das Schild malen, also das große Schild, das den Club kennzeichnet. Sie gehen zu einem anderen Typen, den holt er im Grunde, das kann man ruhig an der Stelle sagen, als Bouncer. Also er sucht sich einen Kerl aus seiner Vergangenheit, ein großer, kräftiger Typ, und den will er halt als Rausschmeißer haben für seinen Club. Er geht an den Bahnhof, um sich einen Musiker zu suchen, einen Mundharmonikaspieler. Und der wird gespielt von Delroy Lindo, das ist einer der bekannteren Darsteller auch. Und vor allem, ganz wichtig, und so beginnt der Film nämlich auch, sucht er sich einen weiteren Musiker. Denn das ist auch das, womit der Film beginnt, mit einer Einblendung. Der Film erklärt am Anfang, dass es bestimmte Leute gibt, über die Jahrzehnte und Epochen hinaus, gibt es immer wieder Menschen, die sind so begabt darin, Musik zu machen, dass sie ja im Grunde alle verzaubern, aber auch das Böse anziehen damit. Weil ihre Musik so dimensionsbrechend ist. Also im Grunde verbinden sie das Reich der Lebenden und der Toten durch die Art, wie sie spielen, und ziehen damit eben mehr als nur die Lebenden in ihren Bann. Das ist die Einbindung, die wir am Anfang des Films kriegen. Also der Film macht am Anfang schon so ein bisschen klar, so ein bisschen was, ja, vielleicht Übernatürliches könnte hier in dieser Story passieren. Und dafür sucht er sich eben auch einen, jemanden, der das eben machen soll. Und das ist Sammy Moore, also Sammy heißt die Figur, gespielt von Miles Caton. Und Miles Caton, soweit ich weiß, ist kompletter Newcomer. Ich glaube, der Film sagt sogar Introducing Miles Caton. Also dieser Schauspieler ist komplett neu in der Szene, den kennt keiner. Und den kann man sich, glaube ich, merken. Der war wirklich sehr, sehr gut und hat hier echt abgeliefert. Und ja, der ist eben, den besuchen wir eigentlich als allererstes. Den holt er sich. Der ist der Sohn eines Pfarrers. Und der spielt aber wirklich göttlich Gitarre. Also ist er wirklich sehr, sehr gut. Spielt den Blues. Das ist ja auch eine Musik, die einfach von der schwarzen Bevölkerung in den USA geprägt wurde und erfunden wurde. Und ja, er holt sich, Smoke und Stack holen sich Sammy und sagen, hey, spielt bitte für unseren Club heute Abend Musik zusammen mit dem anderen Kerl, der die Mundharmonika spielt. Das ist Delta, glaube ich, war der Name von dem Mundharmonika-Spieler, gespielt von Delroy Lindo. Und genau, das ist so ein bisschen unser Protagonist, aber natürlich so ein bisschen der durch uns diese ganze Szene da kennenlernt, weil er da auf jeden Fall nicht so super inkludiert ist, eben als Pfarrerssohn. Pfarrer möchte ihn auch eigentlich auf den richtigen Weg lenken und hat auch immer Sorge, dass er durch seine Musik und durch die Menschen, mit denen er dadurch in Kontakt kommt, ja, so ein bisschen vom rechten Weg abkommt. Und das ist ja auch irgendwie das Thema, was der Film am Anfang aufmacht, dass manche Leute so gut Musik spielen, dass sie Böses anziehen. Und ist so unser Grundsetting, dass diese ganzen Leute zusammen dann in diesem Club sind. Das ist wirklich, wie gesagt, eine alte Blech-Holzhütte, eine große. Es ist einfach eine große Scheune, die umgebaut wird. Und es ist, soweit man das beurteilen kann, relativ mitten im Nirgendwo. Also ohne Autos kommt man da nicht einfach so hin. Sie reisen also alle mit Fahrzeugen an. Und da entfaltet sich dann einfach eine tolle, große Party, die Smoke und Stack da organisiert haben. Alle sind super happy, es gibt diversen Alkohol, alle tanzen, verschiedene Leute machen Musik eben, es wird gesungen und es ist einfach eine gute Zeit. Und so viel mehr kann man nicht erzählen, außer zu sagen, es kommen dann von außen Leute, die diesen Frieden und diese ausgelassene Feier stören. Und das ist vielleicht vom Grundsetting, wenn ihr damit klarkommt, dass das nicht ein Film ist, der einfach nur locker flockig dahin läuft und eine schöne Zeit erzählt, sondern es gibt hier ganz klar Antagonisten, und zwar mehrere, die all diese Leute, die all diesen Leuten in diesem Club nach dem Leben trachten und sie allesamt töten wollen. Das sagen sie auch an einer gewissen Stelle mal. Und diesen Konflikt gibt es. Und ich kann nicht mehr sagen, auch zu den Antagonisten nicht, weil das vorausnehmen würde, was dieser Film als so ein bisschen als Twist hat. Aber Twist würde ich es nicht mal nennen. Es ist nicht so, dass der ganze Film dadurch komplett neu eingeordnet wird. Aber ich glaube, ich finde es besser, wenn man es nicht weiß, wer diese Antagonisten genau sind, was ihre Motivation ist, warum sie das alles machen wollen. Ja, genau. Und das ist eigentlich alles, was man sagen kann. Was ich deswegen noch spoilerfrei erzählen kann, wie ich den Film fand. Ich fand den Film wirklich ganz cool. Also er ist kein perfekter Film. Er hat ein, zwei Stellen, wo er sich im Drehbuch einfach in eine Ecke schreibt, wo man merkt, oh, wie kommt der da jetzt wieder raus? Und dann ja, brechen sie so ein bisschen die Grundlogik der Szenerie. Und das ist natürlich in dem Film, und das kann ich auch ganz klar sagen, es ist nicht nur ein Thriller, es ist auch ein Horrorfilm. Der Film ist auch wirklich gruselig an einigen Stellen. Oder soll es auf jeden Fall sein. Und gerade im Genre Horror bin ich und sind auch viele andere, glaube ich, sehr schnell genervt, wenn Dinge unlogisch sind. Und dieser Film hat ein, zwei Logiklöcher, wo man sagen muss, okay, das ergibt wirklich räumlich keinen Sinn, was jetzt hier gerade passiert und auch narrativ nicht, warum sich die Figuren so verhalten. Das muss man hinnehmen. Es passiert, würde ich sagen, eben ziemlich genau zweimal, wo ich gesagt habe, okay, hier verstehe ich jetzt nicht, vielleicht auch dreimal, drei kleinere Momente, wo man sagt, ey, warum? Warum passiert das jetzt so? Das muss man ein bisschen hinnehmen können. Und ich weiß, man denkt erstmal, ich will, glaube ich, keinen Film sehen, der sich zwei, dreimal frustrierend doof anfühlt oder unlogisch. Glaubt mir, der Film ist es trotzdem wert. Denn Sinners ist in seiner Art und Weise, was er erzählt und wie er es erzählt, aus welchen Perspektiven er das auch erzählt, ist er wirklich einzigartig. Wie gesagt, er basiert auf nichts anderem, außer auf dieser Idee des Regisseurs, der das machen wollte. Und das merkt man mit jeder Sekunde. Das ist ein komplett originärer Film mit einer ganz eigenen Perspektive. Ich weiß, ich wiederhole das immer wieder, aber das muss man auch betonen. Gerade wenn man sagt, Filme, die aus einer Sicht einer schwarzen Bevölkerung erzählt werden und aus einem Blickwinkel eines schwarzen Regisseurs, der daraus auch keinen Hehl macht, der einfach sagt, hey, das ist meine Perspektive. Und deswegen geht es aber in meinem Film trotzdem nicht permanent nur um Rassismus zum Beispiel, weil das wäre das klassische Thema, was man aufgreifen könnte. Spike Lee macht das ja oft in seinen Filmen, dass das sein primärer Dreh- und Angelpunkt in seinen Filmen ist, dass Rassismus ein entscheidender Faktor ist. Und das ist auch völlig verständlich, weil es ist ein allgegenwärtiges Thema für schwarze Menschen. Aber ich finde es auch sehr erfrischend an Ryan Coogler, dass er dieses Thema nicht verneint und dieses Thema hier auf jeden Fall mit reinspielt. Aber es ist nicht das Einzige, was in diesem Film Front und Center stattfindet. Und das ist einfach eine originelle Mischung, die er da gefunden hat. Und deswegen allein will ich diesen Film empfehlen schon, weil ich einfach wirklich sage, er ist es aus der Sicht schon wert. Ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt noch im Kino erwischen kann, weil, wie gesagt, ich habe ihn auch jetzt erst geguckt, nach vielen, vielen Wochen, und habe einfach das Glück, in einer Großstadt zu leben, in der so viele Kinos sind, dass irgendeiner ihn halt noch hatte im Run. Der Film ist aber auch wirklich allgemein sehr, sehr erfolgreich. Also er hat viel Geld eingespielt in den USA auch, was eben sehr ungewöhnlich ist, weil die Studios ja auch immer selber sagen, nee, also am erfolgreichsten sind immer Sachen, die Leute schon kennen. Wir können den Leuten nichts verkaufen, was man nicht kennt. Man muss die da irgendwie mit reinziehen mit, hey, da, das ist Superman oder das ist das und das, was ihr schon mal vor 10 Jahren gesehen habt und wir machen es nochmal neu. Und also das ist ja zumindest immer die Argumentation. Natürlich gibt es einen Haufen Gegenbeweise, dass Sachen sehr, sehr erfolgreich sein können, wenn sie originelle Geschichten erzählen, die nicht auf irgendwas basieren. Aber ja, dann sind es natürlich nicht die 2 Milliarden Dollar Einspielergebnisse, sondern dann muss man halt das Budget realistisch setzen und dann hat man da auch einen riesen Erfolg mit. Und das ist hier so der Fall, dass Sinners wirklich gut gelaufen ist. Und ich hoffe dementsprechend auch, dass Ryan Coogler jetzt Chancen kriegt, weiterhin solche Filme zu machen und sich weiter ja, mit originellen, neuen Geschichten ja, auseinandersetzt und welche er erzählt. Weil er hat eben ja primär seine Karriere da jetzt begonnen, also nicht begonnen, also das, ich glaube, das erste, was er gemacht hat, war Fruitvale Station oder zumindest ist der erste, den man kennt von ihm. Da war auch Michael B. Jordan der Hauptdarsteller. Und aber danach hat er halt viel Franchise-Zeug gemacht mit den Creed-Filmen und Black Panther und so. Und ich hoffe, dass er jetzt primär hier weitermacht an solchen Stellen und neue Geschichten erzählt, weil das hat mich einfach sehr unterhalten. Oh, eben, obwohl der Film nicht perfekt ist, obwohl der Film hier ein, zwei Sachen hat, wo ich sage, ah, Da habt ihr euch jetzt irgendwie in eine Situation geschrieben, dann müsst ihr jetzt irgendeinen Ausweg finden und ihr habt ihn leider nicht gefunden und dann brecht ihr einfach so ein bisschen die Logik kurz und man muss einen kurzen Schluck auf ihn nehmen für vielleicht so 15 Sekunden und dann läuft der Film auch sofort wieder weiter und hat auch wieder sofort wieder gute Momente. Aber ja, wie gesagt, ein, zwei Dinge gibt es, die halt, ja, wo es schwierig wird, wo man nicht weiß, wie man weiterkommt und dann, ja, lässt man die Logik einfach mal kurz beiseite liegen. Aber ansonsten, es sind großartige Darsteller. Man kann ja den Gegenspieler schon auch nennen, das ist ja nicht schlimm zu nennen, wer den spielt. Jack O'Connell spielt so die primären Antagonisten. Wer jetzt die Leute googelt, sieht natürlich, Jack O'Connell ist weiß. Und das ist in diesem Cast sehr auffällig, weil es gibt hier so gut wie keine weißen Menschen. Am ehesten noch Hailee Steinfeld. Die kennt man vielleicht am ehesten jetzt aus dieser MCU-Serie Hawkeye. Sie ist ja jetzt auch im MCU als Kate Bishop. Und viele kennen sie vielleicht aus True Grit, dem Coen-Brüder-Film vor vielen Jahren. Da war sie wirklich noch deutlich kleiner, wirklich im Grunde noch ein Kind. Jetzt ist sie auf jeden Fall erwachsen. Und Hailee Steinfeld hat selber auch in ihren Vorfahren, aber auch einen schwarzen Background, was man ihr jetzt äußerlich vielleicht nicht so ansieht. Aber da war sie, glaube ich, selber auch in Interviews, hat sie gesagt, sehr froh, dass sie das endlich mal in einem Film, dass das nicht totgeschwiegen wird, sondern dass das angesprochen wird, dass, ja, dadurch, wie sie aussieht, dass man merkt, ah, vielleicht ist da ethnisch, ist da ein gewisser Mix drin bei ihr. Und deswegen ist sie die einzig weiße Person, die auch in diesem Club ist. Aber der Film adressiert auch, warum sie da drin ist, eben weil sie diesen Background hat, dass in ihrem Stammbaum eben auch Menschen schwarz waren. Und sie deswegen für die Leute in dem Film, die fragen das auch ganz direkt, was bist du, wer bist du? Irgendwie siehst du anders aus. Also irgendwie merkt man, dass du siehst nicht aus wie die, like the white folks. Genau, und ansonsten gibt's aber, deswegen habe ich Jack O'Connell so herausgehoben, es gibt halt ansonsten nicht wirklich schwarze weiße Darsteller in dem Film, die in diesem Club sind. Das heißt, wenn ich euch schon sage, der Antagonist ist weiß, ja, könnt ihr vielleicht euch darauf zusammenreimen, worum es geht, aber vielleicht auch nicht, sage ich ehrlich. Ich hoffe, ich mache euch damit den Film ein bisschen schmackhaft. Weil man denkt, ja, okay, diese Zeit, er hat mehrfach betont, Rassismus ist immer noch sehr lebendig. Der Typ, der die alle umbringen will, ist weiß. Was, oh Gott, habe ich jetzt hier so einen schlimmen Film über, wo einfach nur Leute gelüncht werden? Ich sag's ehrlich, der Film ist deutlich unterhaltsamer und weniger, sag ich mal, weniger ein Downer im klassischen Sinne. Also er ist eben nicht ein Film, der diesem Thema die ganze Zeit nachhängt, als ihr denken würdet. Aber dafür darf ich euch nicht mehr sagen. Das ist das Problem an der ganzen Review hier. Ich würde ihn auf jeden Fall unterm Strich wirklich empfehlen. Ich finde die Darsteller wirklich gut. Auch Jack O'Connell als Gegenspieler, als Bösewicht, hat sowas richtig Finsteres und aber gleichzeitig Unterhaltsames, auch wirklich Charismatisches. Vor allem sieht man den, der hat schon echt einige Sachen gemacht, Jack O'Connell, aber meistens kleinere Sachen. Und auch selbst in diesen Sachen ist er oft eine kleinere Rolle. Aber der Name ist mir zum Beispiel total präsent gewesen. Da musste ich aber nachgucken, was er gemacht hat und dachte mir so, ja, ich habe hier locker schon 5 Sachen mit ihm gesehen und erinnere mich aber in keinem der Filme an ihn, was überhaupt nicht negativ klingen soll. Er ist einfach, glaube ich, kein A-List großer Superstar bisher. Vielleicht hilft ihm der Film hier, weil er ist wirklich gut in dem Film. Und natürlich auch sonst alle. Michael B. Jordan sowieso, das ist wirklich eine Bank, der Typ. Manchmal wird er in schlechte Filme gecastet, wie Fantastic, also dieses Fantastic Four Reboot vor vielen Jahren. Da war er, glaube ich, die menschliche Fackel und der ganze Film hat nicht funktioniert. Das lag überhaupt nicht an ihm. Aber gerade mit Ryan Coogler, wenn er zusammenarbeitet, da ist er wirklich gut. Er war auch in Black Panther meiner Meinung nach das allerstärkste Element als Gegenspieler. Da war er extrem charismatisch und unterhaltsam und dieses Charisma bringt er auch hier wieder mit rein. Also das ist ein wirklich guter Darsteller. Klar, er sieht ein bisschen zu Hollywood aus für die Zeit, in der das Ganze spielt. Also er ist halt sehr durchtrainiert und seine Muskeln, sage ich mal so, aus meiner Sicht heraus als Laie, der jetzt nicht gerade jede Woche pumpen geht, ist seine Statur natürlich, das muss man so ein bisschen akzeptieren, dass Leute, die halt in Hollywood Darsteller sind, die trainieren sich jetzt nicht, die lassen die Muskeln nicht abtrainieren, nur für die Rolle. Also so würde man wahrscheinlich nicht aussehen. Selbst wenn man aktiv Sport macht und sonst was, in dieser Zeit, wenn man sich Leute anguckt, die in dieser Zeit muskulös waren und sonst was, so sehen die da meistens nicht aus. Also er hat schon so diese sehr aufgepumpten Bizepse manchmal. Aber macht alles locker wett mit seinem Schauspiel. Und auch, wie gesagt, der ganze restliche Cast. Also Delroy Lindo kennt man vielleicht. Der ist auch immer ein super intensiver Darsteller und hat hier eher die dankbare Rolle, so ein bisschen der Comic Relief zu sein. Also er ist immer der irgendeinen dummen Spruch bringt. Aber ja, wir haben ja auch ein, zwei asiatische Darsteller, Lee Yun Lee, die kenne ich primär aus Babylon von Damien Chazelle, da haben wir ja auch eine Review zu gemacht. Da ist sie auch eine kleinere Rolle. Und ansonsten finde ich einfach den Cast sehr divers, im Sinne von, dass es nicht Gesichter sind, die sich eben schon total abgenutzt haben, die man schon tausendmal gesehen hat. Er hat hier ein paar von seinen A-Listern, eben wie Hailee Steinfeld und Michael B. Jordan. Damit verkauft man so einen Film auch, dass man Leute sagen, ach guck mal, den kenne ich doch, den finde ich gut, dann gucke ich mir den Film mal an. Und das hat er sehr gut gemacht, dass er aber ansonsten viele Leute nimmt, die ich zumindest gar nicht kenne. Kann eben auch daran liegen, an einem gewissen Bias oder dass man vielleicht Filme nicht kennt, die primär mit schwarzem Cast sind, weil sie eben nicht diese große Reichweite bekommen. Also nehme ich mich selber nicht aus, dass es gut sein kann, dass manche sagen, hey, nee, natürlich kennt man die und die Person total gut, die war schon in so und so vielen anderen Sachen, aber es sind eben leider nicht die Mainstream-Hollywood-Filme dann oder dann werden sie da nur in sehr kleine Nebenrollen gecastet, weil, wie gesagt, wir haben unser Racial Bias nach wie vor bis heute. Genau, und das finde ich hier eben super erfrischend, dass extrem viele Gesichter sind, die man noch nicht so kennt und auch die Art, in welchen Rollen die gecastet werden, sind nicht die, wie es Hollywood standardmäßig immer macht. Wir haben unseren Schönling Michael B. Jordan, ja, aber zum Beispiel die Frau seiner Begierde in diesem Film erfüllt wahrscheinlich nicht klassischerweise das, was in Hollywood als Love Interest gilt, sondern, also gut, er spielt ja zwei Rollen, deswegen muss man das ein bisschen unterscheiden, als Smoke. Das ist einer der beiden Zwillinge. Beide Zwillinge haben unterschiedliche Leute, die sie gut finden. Und Smoke findet eine Frau gut oder hat mit einer Frau auch eine Beziehung gehabt, die eben nicht völlig standardmäßig so aussieht, wie es klassischerweise der Love Interest in Hollywood sein soll. Und das finde ich super, super gut in dem Film. Es wird in dem Film überhaupt nicht thematisiert oder so. Es ist auch völlig egal. Ich fand es einfach nur erfrischend, dass hier viele Gesichter und Menschen dargestellt werden in Rollen, wo man sie selten sieht und wo sie nicht Front und Center normalerweise sind. Und hier wirklich die Chance bekommen, gesehen zu werden. Und das macht der Film aber einfach mühelos. Das ist kein Film, der daraus eine riesen Botschaft macht oder Message, nur weil ich das jetzt betone. Sondern es ist einfach, das sind einfach Leute in diesem Film und man merkt, ach guck mal, all diese Gesichter, ich sehe die selten oder viele davon kenne ich gar nicht. Und es ist einfach erfrischend. Einfach ein erfrischender Cast und mit einer super guten Chemie. Die funktionieren alle richtig, richtig gut miteinander. Egal, ob auf der Seite der Protagonisten in der Scheune oder eben auch auf der Seite unserer Gegenspieler, wo unter anderem Jack O'Connell dann zu finden ist. Es funktioniert einfach richtig, richtig gut. Ist ein runder Cast, eine tolle, originelle Idee. Und ich verliere jetzt vielleicht noch ein, zwei Worte im Spoiler-Territorium, aber dafür muss ich jetzt hier einen Cut machen. Also wie gesagt, ich empfehle Sinners ganz klar. Wie gesagt, es ist kein perfekter Film, erwartet nicht das Meisterwerk des Jahrhunderts, aber erwartet einen Film, den ihr so noch nicht gesehen habt, der wirklich was Neues macht und der sich nicht eben aufgewärmt anfühlt. Das ist eben kein Mikrowellen Essen-Film, sondern das ist mal was Neues. Und das dafür ziehe ich immer meinen Hut und deswegen mache ich auch so eine Folge wie diese, auch wenn sie so ein bisschen chaotisch ist, weil ich genau sowas ja betonen möchte. Filme, die nicht von der Stange sind und trotzdem eben die Chance bekommen haben, relativ groß zu sein. Ist auch nur möglich, glaube ich, weil Ryan Coogler sich bewiesen hat, weil er zwei große Sachen für Hollywood auf die Beine gestellt hat mit der Creed-Reihe und mit Black Panther, der extrem erfolgreich war. Und deswegen hat er vielleicht so ein bisschen einen Freifahrtschein bekommen, dass er noch was anderes Großes machen darf. Und natürlich hat er an seiner Seite eben wieder Michael B. Jordan, der auch als Name relativ bekannt ist. Sonst hätte wahrscheinlich so ein Film nie so ein Budget bekommen und so eine Chance, so weit auch verbreitet zu werden. Sonst wäre das so ein ganz kleiner Indie-Film, den man irgendwie in zwei Kinos in Deutschland findet. Ist Gott sei Dank nicht der Fall. Und ja, dementsprechend finde ich, ist ein Film, den man absolut unterstützen sollte und kann, wenn man will, dass neue und originelle Dinge im Kino laufen und wenn man nicht will, dass man immer das gleiche Zeug vorgesetzt bekommt. Dementsprechend geht da rein, wenn ihr noch könnt, oder leiht euch den Film on demand aus, wartet nicht bis auf Netflix, sondern wenn er jetzt 6-7 Euro kostet zum Ausleihen, dann macht das doch. Also er kommt sicher bald on demand raus, vielleicht ist das sogar schon. Guckt euch den an, ist ein cooler Film, macht auch wirklich Spaß. Dementsprechend klingt die ganze Zeit so super düster und ernst alles und es ist ein düsterer Film, der auch seine gruseligen Momente hat als Horrorfilm, aber er ist auch richtig unterhaltsam an vielen Stellen. Also das ist ein richtig guter Popcorn-Movie, also gönnt euch den. Und jetzt noch ein, zwei Worte vielleicht im Spoiler-Territorium. Spoiler Warning. Ja, jetzt können wir mal kurz offen reden. Ich habe mich ja die ganze Zeit darum gedruckst. Wie gesagt, mir wurde es leider in den Trailern schon gespoilert. Aber der Film hat natürlich einen ganz entscheidenden Twist. Auch wenn ich den Begriff da ein bisschen falsch platziert finde, denn der Film sagt ja von Anfang an, hey, manche Leute machen so toll Musik, dass sie wirklich das Böse anziehen. Und das Böse in diesem Fall ist Vampire. Und das finde ich so cool, dass dieser Film das gemacht hat. Ich ärgere mich sehr, dass ich das vorher wusste. Also ich habe das zumindest sehr, sehr sicher erahnen können, aufgrund wirklich, wie gesagt, eines YouTube-Thumbnails, wo Leute das im Grunde einfach durch ein Bild gespoilert haben, dass hier in irgendeiner Form dann Monster mit vorkommen oder eben in dem Fall ganz konkret Vampire. Und ich glaube, es wäre viel schöner, deswegen habe ich es extra aus dem anderen Teil der Review rausgelassen. Es ist, glaube ich, viel, viel witziger und unterhaltsam noch, wenn das unerwartet kommt, wenn man damit nicht rechnet, wenn dieser Twist etabliert wird, hey, fucking Jack O'Connells Figur, Remick, ist ein fucking Vampir. Das ist einfach so, als wir diese erste Szene mit ihm haben, als er eben, vor amerikanischen Ureinwohnern flieht. Auch da haben wir natürlich den Kontext nicht. Wie kam es da überhaupt dazu, dass die den gefunden haben? Hat er versucht, die auch zu beißen und umzubringen und zu seiner Gefolgschaft zu machen? Diesen Kontext kriegen wir nie. Wir wissen nie, wie das passiert ist. Aber ja, ab dem Zeitpunkt, wo dann klar ist, als er dieses Pärchen da dann gebissen hat, ich wüsste einfach gern, wie sich das anfühlt als Zuschauer, wenn man gar nicht damit rechnet, dass sowas passiert. Also das finde ich sehr gut, weil wie der Film das so ganz dezent auch schon so anspielt, so ein paar Minuten bevor man den Twist mitbekommt, sagen ja die Leute auch schon, diese Gruppe von amerikanischen Ureinwohnern, die ihn verfolgen, sagen so, hey, wir müssen nach Hause, die Sonne geht gleich unter. Und wenn man so ein bisschen natürlich an das klassische Vampir-Lore gewöhnt ist, weiß man so, kann man vielleicht erahnen, okay, Sonne untergehen. Also gewisse Kreaturen sind ja nur in der Nacht sicher unterwegs. Und ich finde es auch super schön, wie Ryan Coogler einfach die Klassiker des Vampir-Genres ehrt und nicht verändert, sondern einfach sagt, hey, Knoblauch funktioniert, Sonnenlicht ist schlecht für die, Silber ist schlecht für die, Holzflock natürlich. Also diesen ganzen Klassiker lässt er und trotzdem funktioniert der Film einfach super gut. Und dadurch, finde ich, kriegt er auch immer wieder leichte Momente, weil er dadurch natürlich auch irgendwo ein bisschen quatschig ist und ein bisschen albern, aber halt immer auf eine so unterhaltsame Art und Weise. Und eben Jack O'Connor als Gegenspieler ist auch so, ja, wunderschön fies und böse einfach in der Art, wie er das spielt, aber wie der Film ihn auch inszeniert. Also nur durch diese roten Augen, die man oft auch im Hintergrund nur unscharf leuchten sieht. Das finde ich, also die ganze Inszenierung des Films ist dadurch eine ganz andere und richtig, richtig nice. Also das hat mir einfach super gut gefallen und deswegen empfehle ich diesen Film auch so klar und deutlich, weil er es schafft, ein Genrefilm zu sein und zu sagen, hey, wir machen einen Horrorfilm mit Vampiren. Das kann in heutiger Zeit auch komplett nach hinten losgehen, dass Leute sagen, ey, sorry, also Vampire, das ist ja komplett out, das macht ja gar keinen Spaß. Sorry, das ist so irgendwie 90er maximal noch oder frühe 2000er da mit Blade. Auch da witzige Anekdote, dass dieser Film teilweise Kostüme gekauft hat, die eigentlich für den Marvel Blade, für den neuen Film, gedacht sind. Und dadurch, dass dieser Film irgendwie nicht zustande kommt, hat man dann alles wieder verkauft. Und dieser Film hat ja teilweise die Kostüme aus dem scheinbar nie entstehenden Blade-Film von Marvel erworben. Für seine Hintergrunddarsteller und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, deswegen ist dieses Spoiler-Segment eigentlich auch sehr, sehr kurz angedacht. Ich wollte es aber trotzdem kurz erwähnen, wie ich diesen Twist fand. Fand ich extrem gut gelungen und es gab dadurch immer wieder Momente, wo man richtig angespannt ist oder ich zumindest saß wirklich da und dachte mir so, wir kennen die Regeln, wir als Zuschauer wissen genau, was Vampire sind, aber eben, das Ganze spielt 1932 und es ist ja immer so eine Frage, ob ein Film das darstellt, dass der Mythos von Vampiren überhaupt existiert innerhalb der dargestellten Welt. Also nur weil wir das kennen, dieses Klischee, ist es ja oft so in Filmen, dass die Figuren in diesem Film das gar nicht kennen. Also da gibt es das Konzept von Vampiren oder von Werwölfen oder was auch immer nicht. Und hier ist es aber das Originelle, dass der Film sagt, nee, doch. Also wir haben zumindest hier eine Figur, die schon weiß, wo der Hase langläuft und was hier läuft, die das alles erklärt. Und das ist so schön, wie sie diesen Spannungsbogen auch perfekt ausreizen, wo wir denken, oh Gott, das geht gleich richtig schief. Und dann, Gott sei Dank, gibt es diese eine Figur, die sagt, nee, wieso kannst du denn nicht über die Türschwelle gehen, wenn wir dich nicht einladen? Was ist denn der Grund? Warum kommst du denn nicht rein? Und gleichzeitig sind diese Regelwerke des Vampir-Genres auch das, was den Film eben ein, zwei Mal in eine Ecke drängt, wo der Film nicht weiß, wie er da rauskommen soll. Am Anfang findet er dafür echt originelle Ideen. Dann schafft es eben, hey, zu sagen, hey, wie kriegen wir jetzt die Vampire in diese Scheune, wenn wir drinnen aber Figuren haben, die wissen, solange wir denen nicht sagen, ihr dürft reinkommen, können die Vampire nicht rein. Also wie lösen wir diesen Twist auf? Und der Film versucht da eine Lösung zu finden, indem er eben sagt, hey, die Grace Chow, die Frau von dem asiatischen Pärchen, was eben auch in der Scheune mitarbeitet, diese Gemischtwarenhändler, dadurch, dass ihr Mann schon Vampir geworden ist und die Vampire auch drohen, hey, wir fahren jetzt in die Stadt und töten deine Tochter. Dadurch ist natürlich so ein emotionales Druckmittel da, aber eigentlich ist das Problem ein bisschen, dass der Film diese Gemeinschaft von den Überlebenden eigentlich so stark inszeniert und so vorher auch sie so gut und stark gezeichnet hat, dass man eigentlich das Gefühl hat, nee, die beißen sich da jetzt buchstäblich durch, die halten das aus, die lassen sich nicht verarschen. Eben, es sind ja nur noch ein paar Stunden bis zum Sonnenaufgang. Und ja, leider funktioniert das dann eben nicht so ganz und es muss dann einmal die Logik gebrochen werden, dass man sagt, nee, komm, die ruft jetzt doch, kommt doch rein, kommt doch, wenn ihr wollt. Und dafür muss dann eigentlich im Grunde jeder draufgehen für diese ganze Sache. Das ist ein bisschen schade, da habe ich gesagt, ach, findet doch eine andere Möglichkeit, das zu machen. Also das da kann ja genauso ausgehen, dass die alle draufgehen, aber findet irgendwie eine schönere Art und Weise, irgendwas Hinterlistiges, Trickreiches aus der Gruppe der Vampire, damit das nicht so ausgeht. Und trotzdem hat der Film so viele originelle Momente, wo sie auch untereinander glauben, einer von uns ist ein Vampir, wer ist es? Also klassische Situationen wie bei The Thing, so jetzt muss jeder eine Knoblauchzehe essen, bis wir rauskriegen, wer es ist. Und auch das wieder, der Film schafft so eine schöne Mischung aus extremer Anspannung, wo man denkt, oh fuck, schaffen sie es nicht? Und dann auch wieder komplett albernen, komischen Momenten, die eben primär von Delroy Lindo dargestellt werden dürfen. Und das fand ich einfach wirklich gut. Und auch die Konsequenz in der Erzählung wieder, eben weil es eben kein Film ist, der auf irgendwas basiert, der wahrscheinlich nicht darauf spekuliert, hey, wir machen noch 3 Fortsetzungen mit der Story, also ziemlich sicher nicht, würde man sagen, zumindest nicht mit denselben Figuren. Eben dadurch darf eben auch einer von Michael B. Jordans Zwillingen darf halt einfach sterben, dann lange vor dem großen Finale. Es stirbt halt Smoke einfach, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Mit den Namen komme ich immer durcheinander, wer Smoke und wer Stack ist. Aber ja, Smoke stirbt ja dann einfach, wird von Hailee Steinfelds Figur gebissen und ja, muss dann halt natürlich als Vampir auch dran glauben. Und das finde ich so gut, auch die ganze Konsequenz zu sagen, hey, wir nehmen unsere großen Hollywood-Leute und bringen die um und Hailee Steinfeld wird Vampir und ist dann auch böse. Sodass wir eigentlich auf der Seite der Protagonisten und der guten Leute viele unbekannte Gesichter nur noch haben. Das finde ich super, super gut. Also auch die Eier zu haben, aus Sicht von Ryan Coogler zu sagen, hey, Miles Caton, der Typ, der Sammy spielt, den Musiker, den Preacher Boy, der ist eigentlich im Grunde ein richtiger Newcomer und der ist eigentlich meine tragende Rolle. Das ist die Figur, die sich komplett durch den Film zieht, von Anfang bis wirklich zum allerletzten Ende. Und da nehme ich aber jemanden, der nicht schon bekannt ist und der nicht super vertraut ist. Das braucht Mut und das ist super, dass das Studio auch in dem Fall Warner Brothers, die ja auch nicht immer wirklich die besten Entscheidungen treffen an manchen Stellen, dass dieser Film Gott sei Dank grünes Licht bekommen hat und gemacht werden durfte. Wie gesagt, liegt sicher daran, dass Ryan Coogler einfach bewiesen hat bisher, dass er sehr erfolgreich Filme machen kann und hat eben hier dadurch auch ein paar namhafte Darsteller, um das irgendwie zu rechtfertigen. Das finde ich einfach toll und das will ich einfach sehr, sehr würdigen, dass Gott sei Dank solche Filme noch entstehen und gemacht werden. Und ja, dementsprechend, für mich funktioniert der Twist absolut. Ich finde das absolut mega unterhaltsam. Und klar sind da super viele Subbotschaften, die man interpretieren kann. Die Tatsache, dass der Vampir, der erste Vampir, der diese ganze Party zerstört, hat nur 2 Gehilfen, die sind auch beide weiß. Einer davon wird auch explizit innerhalb der Story dann als Rassist offenbart. Der ist eigentlich Mitglied des Ku Klux Klans. Und eigentlich ist ja geplant, die ganze Partygesellschaft am nächsten Tag umzubringen. Also das Thema Rassismus wird ja hier null ausgeklammert und trotzdem schafft der Film eine gewisse Leichtfüßigkeit an vielen Stellen, die man so einem Genre oder, sage ich mal, auch so einem Setting erstmal nicht zuordnen würde. Und da ist sicher ganz viel drin, was man auch noch reininterpretieren kann. Also das ist sicher kein Zufall, dass die einzigen bösen Leute, die erstmal diese Party stören, alle 3 weiß sind. Das natürlich ist das mit Symbolkraft aufgeladen. Aber dann dreht sich das ja sehr, sehr schnell und sehr, sehr schnell ist die halbe Belegschaft, also die halbe Partygesellschaft, die ja primär aus schwarzen Leuten besteht, ist ja dann auch Teil der bösen Gruppe. Und was da alles drinsteckt, ich wage es an der Stelle nicht zu analysieren, weil, wie gesagt, ich habe den Film gestern geguckt, ich habe mir keine Notizen dazu gemacht, ich habe mir nicht dazu super viele Gedanken gemacht, aber offensichtlich steckt hier mehr drin und offensichtlich will hier Ryan Coogler auch ganz viel damit sagen. Und das ist aber immer das Tolle, bei wirklich guten Filmen kann man es oft auch einfach ignorieren. Und du kannst einfach sagen, es ist einfach ein interessanter, witziger und sehr, sehr spannender Horrorfilm an vielen Stellen, einfach weil man sagt, hey, cool, einfach eine Gruppe von Vampiren, wo die unsere Protagonisten aber wissen, es sind Vampire, sie erinnern sich dadurch an die Regeln, die sie befolgen müssen. Und jetzt ist trotzdem die Frage, wie geht das Ganze schief und wie geht das Ganze aus? Und ja, auf dem Weg dahin gibt es ein, zwei doch sehr deutliche Logiklücken, wo man sagt, hey, warum passiert das jetzt so und so? Also eine weitere Lücke, die ich einfach ein bisschen doof fand, war, nachdem die Vampire dann die Scheune stürmen können, weil sie reingebeten wurden, gibt es ein riesen Massaker, alle werden umgebracht, gefühlt, und dann plötzlich schafft es aber doch eine Gruppe davon, sich zu retten, und wir verstehen nicht wirklich, warum. Also wir sehen, dass die ganzen Vampire wieder rauslaufen aus der Scheune. Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, warum hören die jetzt auf anzugreifen, die Vampire? Sie können eindeutig nicht umgebracht werden, also klar, ein paar schon mit Holzpflöcken, aber die Gruppe der Überlebenden sinkt drastisch. Am Ende haben wir noch irgendwie 2 oder 3 Leute übrig und komischerweise hauen die Vampire dann alle ab. Und dann erst kommt Daryl Lindo auf die Idee, sich zu opfern, indem er sich selber eben seine Pulsadern aufschneidet und da dann ja im Grunde auf sich lenkt alle. Aber das passiert ja erst danach, nachdem sich schon eine Gruppe ja im Grunde eigentlich schon gerettet hatte. Also es ist alles ein bisschen, entweder liegt es am Editing, wie es geschnitten ist. Also das war so ein bisschen weird für mich, dieser Moment, wie der Film das rechtfertigt. Und natürlich dann so ein bisschen diese ganze Nummer mit Michael B. Jordan lässt seinen Zwilling davonkommen, Smoke, und stellt ihm dieses Ultimatum, dass er Sammy nicht beißen darf und ihm ein langes Leben ermöglichen muss. Also an der Stelle gibt es mehrere Logiklücken. Es ist nicht ganz klar, wieso Smoke und Mary, also Hayley Steinfelds Figur, wieso die überhaupt das überlebt haben, weil die sind ja draußen unter freiem Himmel weggelaufen. Also wenn die Sonne aufgeht, verbrennen die ja trotzdem. Da kann ich noch irgendwie ein Auge zudrücken, dass sie vielleicht irgendwo ein Erdloch gefunden haben und sich eingebuddelt haben und deswegen nicht mit Sonnenlicht in Kontakt gekommen sind. Ja, vielleicht, aber auch das ist schon dünn. Aber vor allem natürlich vom Staging her macht es nicht so wirklich Sinn am Ende im großen Finale, als Remick dann Sammy in diesem, was ist das da, ein Tümpel, ein kleiner See, wo er ihn im Grunde ertränkt fast. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, taucht Stack, also Michael B. Jordans anderer Zwilling, hinter ihm auf. Also wirklich wie aus dem Nichts taucht er auf, um dann den finalen Todesstoß dem Vampir zu setzen. Und das ist, logisch ist das nicht, das ist auch nicht so ganz smooth erzählt, wie er es aus der Scheune plötzlich dahin schafft, ohne dass ihn irgendeiner der anderen Vampire aufhält, weil ich glaube, die sind zum Zeitpunkt auch schon alle da. Also Sinn hat das an der Stelle nicht so wirklich. Da muss man dann schon beide Augen zudrücken und sagen, ja, vielleicht ist er an einer anderen Stelle in den See getaucht und dann ist er dahin geschwommen und dann taucht er plötzlich auf. Ja, dann zeigt mir das. Also dann macht mir das irgendwie klar, dass das irgendeine Logik hat. Also wie gesagt, man muss ein bisschen die Logik, muss man ein bisschen an ein, zwei Stellen verabschieden und sagen, okay, das ist jetzt nicht ganz smooth, aber macht der Film trotzdem Spaß, auf jeden Fall. Ist super unterhaltsam und richtig, richtig spannend und das Setting ist einfach richtig witzig und das macht richtig Spaß. Das hat mich auch ein bisschen an Quentin Tarantinos The Hateful Eight erinnert, wo ja auch alles in so einer Hütte spielt und man sich so fragt, hey, wer ist jetzt hier gut, wer ist hier böse und wie, wer gewinnt jetzt aus welchem Grund diese Auseinandersetzung? Und dieses Setting ist immer wieder gut. The Thing wird hier auch sehr, sehr klar referenziell behandelt. Also auch das ist ja ein Film, der genau damit spielt, mit diesem einen kleinen Ort, mit diesem Setting und wie gehen wir damit um und wie kommen hier die richtigen Leute lebend raus. Also das finde ich super, wie der Film dieses Setting wählt und dieses Setting grundsätzlich erzählt. Ein-, zweimal stolpert er über dieses Setting und weiß nicht ganz, wie er es auflösen soll, das stimmt. Aber nehme so einen Film wie Sinners, auch mit seinen 2, 3 Lücken oder Fehlern, nehme ich 1000-mal lieber mit Kusshand als jeden MCU-Film, der jetzt da immer noch rausgepresst wird, als jede 180. Fortsetzung von irgendwas. Bitte mehr davon, bin ich sofort wieder am Start. Und ich bin froh, dass ich noch im Kino geguckt habe und somit mit meinem Geldbeutel noch abgestimmt habe dafür, dass man sowas bitte mehr machen muss und machen soll. Und das ist das Einzige, was funktioniert. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist ein Business am Ende. Klar geht es hier irgendwo auch um Kunst und Leute machen Kunst, aber auf dem Niveau und auf dem Level an finanziellen Verpflichtungen, hier geht es darum, dass das Ding am Ende Geld abwirft. Und Warner Brothers leistet sich dieses Budget und diese Stars und dieses Risiko auch dieses breiten Releases dieses Films, das leistet man sich nur, solange man das Gefühl hat, das hat sich gelohnt. Und deswegen muss man da dann auch Geld für ausgeben. Ganz einfach gesagt, das ist der Kapitalismus an der Stelle. Deswegen, leiht euch den Film gerne aus, wartet nicht, bis er irgendwie in einem Jahr oder zwei auf Netflix landet oder sonst wo, sondern wenn ihr Bock habt und wollt, dass originelle Filme unterstützt werden, dann leistet euch den mal für 5, 6 Euro, wenn er dann on demand jetzt verfügbar ist. Ja, manchmal kosten sie in den ersten Wochen noch mehr, kosten irgendwie 10 Euro oder 15 sogar. Kann man ja ein bisschen warten, bis er halt dann ganz klar, ganz klassisch eben, was weiß ich, für 4,99 oder was auch immer irgendwo auszuleihen ist. Aber das macht immer was damit, macht immer was aus, wenn man für solche Sachen Geld ausgibt. Es ist einfach ein kleines Signal an solche Studios. Das muss man einfach ganz klar formulieren. Das war früher mit den DVD-Verkäufen so. Deswegen gab es Filme manchmal, die Fortsetzungen bekommen haben, obwohl sie im Kino gefloppt sind, weil dann ganz viele Leute, die dann später noch auf DVD gekauft haben. Und dieser Faktor fällt halt immer mehr weg, dass Leute das halt nur noch über Streamer gucken. Und klar gibt es da sicher auch irgendeine Auswertung, wenn jetzt der Film für Netflix lizenziert wird und dann gucken den besonders viele Leute, dann kann das schon sein, dass das Warner Brothers auch irgendwie diese Zahlen bekommt und weiß, ey, guck mal, das war doch ein Film, den haben die Leute richtig gefeiert, lass doch da mal eine Fortsetzung für machen. Ja, das mag alles sein, aber es ist deutlich indirekter und deutlich weniger lukrativ oder klar und deutlich, deutliches Signal für die Studios, als wenn man einfach straight up sagt, hey, diesen Film will ich haben, ich gehe dafür ins Kino oder ich kaufe mir die Blu-ray oder ich leihe mir den einmal aus online. Das ist immer das stärkere Signal, muss ich an der Stelle einfach ganz klar sagen. Genau, das in diesem Sinne war's. Ist doch eine richtig lange Folge geworden. Ich dachte nicht, dass ich so viel über den Film rede, aber es lag wahrscheinlich primär daran, dass ich mich an so vielen Stellen um den Twist herum winden musste und darüber nicht geredet habe. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, absolut starkes Werk, sowohl inszenatorisch, ich habe auch die Musik gar nicht angesprochen von Ludwig Göransson, großartiger Komponist, der hier wieder was ganz anderes macht. Ich erinnere mich noch zuletzt, auch wenn schon einige Jahre her ist, er macht seitdem schon viele andere Sachen, aber sein Soundtrack zu Tenet zum Beispiel war ja auch großartig und ist aber was ganz anderes. Also ich finde es super, wie auch dieser relativ junge Komponist jetzt mal, wenn man ihn vergleicht mit Altmeistern wie Hans Zimmer und John Williams, was für eine Bandbreite der auch hat musikalisch. Und Musik spielt in dem Film ja wirklich eine große Rolle. Also ich habe natürlich eine der größten Szenen gar nicht angesprochen. Erlebt die einfach selber für euch dann. Wenn ihr jetzt tatsächlich trotzdem auch die Spoiler gehört habt. Also es gibt eine sehr, sehr große Musikszene im Grunde in dem Film. Man denkt sich, hey, was, er hat die ganze Zeit von Vampiren geredet und Leute, die sich gegenseitig umbringen wollen. Ja, ja, aber Musik spielt eine große Rolle in dem Film und es gibt eine Szene, ich glaube, entweder feiert man den Film danach, spätestens nach dieser Szene, oder nicht. Und ich habe ihn nach dieser Szene wirklich gefeiert und hatte auch ein bisschen Gänsehaut. Es gibt eine lange Plansequenz, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht komplett eine Plansequenz, vielleicht gibt es ein paar versteckte Schnitte, aber es gibt eine sehr, sehr lange Kamerafahrt, während die ganzen Leute da in dieser Scheune Musik machen oder zu Musik tanzen, die Sammy spielt. Und spätestens ab da wusste ich, okay, ich bin drin, ich habe richtig Bock. Und ja, das dauert knapp eine Stunde, bis diese Szene, glaube ich, kommt. Man muss also ein bisschen Sitzfleisch am Anfang haben, aber es lohnt sich auch. Das ist eben auch eine Sache. Dieser Film ist nicht sofort ein Film, der komplett ausflippt am Anfang und komplett crazy wird, sondern er nimmt sich Zeit, all seine Figuren zu etablieren. Aber was macht das natürlich mit dir hinterher? Wenn eine dieser Figuren dann stirbt oder ein Vampir wird, dann hast du einen Bezug zu dieser Figur. Dann ist es dir nicht einfach egal. Wenn dann plötzlich der Bouncer gebissen wird und du denkst, ach scheiße, jetzt hat es den auch noch erwischt. Das war doch auch ein netter Typ einfach, Mann. Und der wollte einfach nur ein bisschen mehr Geld für seine Frau nach Hause holen mit diesem Job. Und das ist genau das. Dadurch, dass er sich die Zeit nimmt, all diese Figuren zu etablieren, die ein bisschen atmen zu lassen, gewisse persönliche Konflikte oder auch Beziehungen zwischen den Figuren zu etablieren, dadurch interessiert es uns hinterher, wenn eine dieser Figuren leider den Vampiren zum Opfer fällt. Und deswegen lohnt sich das absolut, dieses Setup und diese Ruhe, die dieser Film am Anfang noch zu haben scheint. Ja, das war es jetzt aber wirklich endgültig von meiner Seite. Sinners oder im Deutschen Blood and Sinners. Toller Film. Wie gesagt, erwartet keinen perfekten Film. Das ist jetzt kein 10 von 10 Meisterwerk, sondern das ist einfach eine stabile 8 von 10, würde ich sagen, die einfach Spaß macht, die gut ist und die wirklich unterhaltsam ist. Und dafür lohnt es sich, ins Kino zu gehen oder auch mal ein paar Euro zu löhnen bei irgendeinem Anbieter, der den dann on demand raushaut. Genau, in diesem Sinne, wenn es euch bereichert hat, reicht es gerne weiter. Und ja, bis zur nächsten Folge.